بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنام الله على بامه سبحانه هاتسجن الله زيجن وتهيل بامهاتسج كادرن قبيت محمد. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs, und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen, und jede Neuerung ist eine Bid'a, und jede Bid'a ist ein Irrtum, und jeder Irrtum führt in die Hölle. Wir haben beim letzten Mal ein Kapitel angefangen. Es ging darum, dass man um Regen bittet, und zwar, dass man Orkane, Stürme, Unwetter und solche Sachen um Regen bittet, eine Sache, die es in der Jahiliyyah gegeben hat. Und diesbezüglich möchte ich erwähnen, dass der Autor, rahimahullah, wenn er ein Beispiel bringt, dass man um Regen bittet bei zum Beispiel den Stürmen, dann sollen wir darunter verstehen, dass es ein Beispiel ist von unendlich, fast unendlich vielen Beispielen. Sondern was wir verstehen müssen, ist, dass die Beispiele, die der Autor erwähnt, nicht die einzigen Beispiele sind, wo es zum Schirk kommt, sondern es geht nur darum, Beispiele aufzulisten, die damals aktuell waren oder die in den Hadithen überliefert worden sind. Und ansonsten können wir das genauso auf die heutige Zeit anwenden und da auch Sachen finden, wo die Leute um Hilfe bitten, jemand anderes um Hilfe bitten oder um Regen bitten als Allah subhanahu wa ta'ala. Diesbezüglich hat der Autor einen weiteren Hadith überliefert oder erwähnt, und zwar bei Bukhari und bei Muslim, überliefert von Zayd ibn Khalid radiallahu anhu, sagte: Salla lana, und wie immer lese ich erst den arabischen Originaltext vor und dann übersetzen wir es so gut wie wir es jetzt können ins Deutsche. Zayd ibn Khalid radiallahu anhu sagte: Salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-subhi bil-Hudaybiyah على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمنون بالكوكب. Dieser Hadith, der bei Bukhari und Muslim überliefert worden ist, lesen wir jetzt auf Deutsch nochmal vor. Und zwar sagte Zayd ibn Khalid radiallahu anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam leitete das Morgengebet bei Al-Hudaybiyah, nachdem es in der Nacht geregnet hatte. Als er dann mit dem Gebet fertig war, wandte er sich zu den Menschen, zu den Leuten und sagte: Wisst ihr, was euer Herr gesagt hat? Dann sagten sie: Allah und sein Gesandter wissen am besten Bescheid. Dann sagte er, also was Allah gesagt hat: Manche meiner Diener sind gläubig geworden, und manche meiner Diener sind mir gegenüber ungläubig geworden. Was denjenigen angeht, der gesagt hat: Es hat geregnet durch Allahs Gunst und durch Allahs Barmherzigkeit, das ist derjenige, der mir gegenüber gläubig ist und ungläubig dem Stern gegenüber ist. Und was demjenigen angeht, der gesagt hat: Es hat geregnet aufgrund des Sternes oder aufgrund des Unwetters so und so oder aufgrund des Orkanes so und so, dieser ist mir gegenüber ungläubig und dem Stern gegenüber gläubig. Fangen wir an, diesen Hadith einzeln zu betrachten. Erstens einmal sagte Zayd ibn Khalid radiallahu anhu, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam das Gebet in Al-Hudaybiyah, das Morgengebet in Al-Hudaybiyah leitete. Und Al-Hudaybiyah, liebe Geschwister, ist ein Ort, der in der Nähe von Mekka ist. Ein Teil dieses Ortes ist Teil von Al-Haram, des heiligen Gebietes oder der verbotenen Zone. Und ein Teil dieser Ortschaft ist nicht mehr Teil von Al-Haram. Und dieser Ort ist nicht wichtig, aber die meisten haben gesagt, dass gab es einen Brunnen, der hieß Hudaybiyah, und dementsprechend wurde dann die Ortschaft auch Hudaybiyah genannt. Was wir aus der Geschichte kennen, ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im sechsten Jahr nach der Hijra zu Al-Hudaybiyah kam, weil er die Umrah vollziehen wollte. Und dort haben ihn dann die Mushrikin davon abgehalten, die Umrah zu machen. Denn die Mushrikin sind nicht die nahestehenden Allahs oder nahegestellten Allahs, sondern die nahestehenden Allahs sind nur die gottesfürchtigen Menschen. Und was interessant ist für diejenigen Geschwister, die an diesem Ort schon mal waren, er wird heutzutage nicht mehr Hudaybiyah genannt, sondern heißt Ash-Shumaisi. Ash-Shumaisi, darunter kennt ihn jeder Mensch, der dort also lebt. Ansonsten Hudaybiyah, nur wenn man es also gelernt hat. Wie dem auch sei, es hatte also in der Nacht geregnet, und als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam fertig war und gemeint ist mit dem Gebet fertig war, wandte er sich den Menschen zu, denn das ist ja die Sunnah des Imam, dass er, wenn er sein Gebet beendet hat, sich dann umdreht zu den Ma'mumin. Und dann sagte er: Wisst ihr, was euer Herr gesagt hat? Atadruna oder hal tadruna ma qala rabbukum? Und dann sagten sie, weil sie Anstand besitzen und Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten das Wissen zuschreiben, weil Allah weiß alles und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist derjenige, dem Allah das gelehrt hat, was er ihm lehren wollte. Dann sagte er, dass Allah gesagt hat, das ist ein Hadith Qudsi, wissen wir. Und über Hadith Qudsi haben wir lang und deutlich auch schon gesprochen, was das ist und wie wir damit umzugehen haben. Und wir haben gesagt, bei der Hadith Qudsi gibt es authentische Hadithe und es gibt nicht authentische Hadithe, obwohl es Worte Allah sind. Aber im Koran ist das eben nicht der Fall. Und Allah sagt in diesem Hadith Qudsi, manche meiner Diener sind mir gegenüber gläubig geworden und manche meiner Diener sind mir gegenüber ungläubig geworden. Und der Hadith versteht sich von selbst, fast. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, was denjenigen angeht, der gesagt hat, es hat geregnet aufgrund von Allahs Fülle und Gunst, und aufgrund Allahs Barmherzigkeit, seine Rahma, derjenige ist mir gegenüber gläubig und dem Stern gegenüber ungläubig. Und die Aussage hier, dass er mir gegenüber gläubig ist und dem Stern gegenüber ungläubig ist, ist erstens einmal so zu verstehen, dass es eine Art von Kufr ist, der nicht aus dem Islam einen rauswirft. Sondern es gemeint ist, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber undankbar gewesen sind und durch diese Aussage die kleine Form des Kufr begangen haben. Und dass sie die Ni'ma vergessen haben, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gegenüber erwiesen hat. Und der Beweis dafür ist die Aussage, die im Passiv steht. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Mutirna. Mutirna, also manche von den Menschen haben gesagt Mutirna, das heißt wortwörtlich, es wurde geregnet. Ja, auf dem Arabischen ist es auf jeden Fall passiv. Wir würden im Deutschen sagen, es hat geregnet. Wir machen das auch als passiv, aber wir schreiben es also einem Neutrum, einer neutralen Person zu. Wie dem auch sei, sie haben nicht gesagt, dass der Stern ihnen den Regen geschenkt hat, dann wären sie Kuffar, sondern sie haben gesagt, es hat geregnet aufgrund des Sternes so und so. Und der feine Unterschied zwischen den zwei Aussagen, den haben wir öfter erwähnt, und ist genau derjenige, dass wenn man glaubt, dass solche Sterne und Planeten Ursachen sind dafür, dass es regnet, dann hat man den kleinen Schirk begangen. Weil diese Dinge, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie nicht als Ursachen für den Regen erschaffen. Und wenn man allerdings glaubt, dass diese Planeten und diese Sterne selbst den Regen bringen, dann ist man aus dem Islam ausgetreten, weil man den großen Schirk begangen hat. Und das ist der Unterschied. Und warum spricht Allah subhanahu wa ta'ala hier von Sternen? Auf Arabisch heißt Al-Kawkab, heißt eigentlich Planet, ist egal, es geht um Planeten und Sterne, weil manche Leute früher gesagt haben, wenn der Stern so und so untergeht, dann wird es regnen. und wenn der Stern so und so aufgeht, dann wird es regnen. Sie haben gedacht, dass diese Dinge Ursachen sind dafür, dass Regen oder nicht regnet. Und das ist eine Form des Kufr, wie Allah subhanahu wa ta'ala das in diesem Hadith Qudsi also klar und deutlich gesagt hat. Ja. Des Weiteren sagt der Autor, und ebenfalls ist es überliefert bei Al-Bukhari und bei Muslim von Ibn Abbas, es ist der gleiche Hadith überliefert von Ibn Abbas, allerdings ein bisschen, ein kleiner Zusatz ist dabei, und diesen Zusatz wollen wir jetzt lesen. Aber die Aussage des Autors, dass der Hadith Al-Bukhari und Muslim ist, stimmt nicht, sondern der Hadith ist nur bei Muslim, und anscheinend hat sich der Autor da verschrieben. Und zwar sagte Ibn Abbas, radiallahu anhuma wa radah, erzählt die gleiche Begebenheit von Al-Hudaybiyah, und dann sagt er, auf Arabisch lese ich zuerst vor, قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Ibn Abbas, radiallahu anhum arda, hat uns einen interessanten Zusatz geliefert, und zwar den Offenbarungsgrund für bestimmte Ayat, und zwar von Surat al-Waqi'ah, der 56. Sura, für die Verse 75 bis 82. 75 bis 82 hat er uns vorgelesen. Naam, wie dem auch sei, er sagte, radiallahu anhum arda, manche sagten dann, manche haben dann gesagt, seht ihr, das Unwetter so und so hat sich wieder bewahrheitet. Also, das Unwetter so und so ist gewesen und deswegen hat es wieder geregnet, wie wir geglaubt hatten. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala folgende Verse herabgesandt, die wir auf Deutsch jetzt vorlesen möchten. 75. Vers. Nein, ich schwöre bei den Standorten der Sterne, und das ist wahrlich, wenn ihr nur wüsstet, ein gewaltiger Schwur, das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran in einem wohlverwahrten Buch, das nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen rein sind. Und er ist eine Offenbarung vom Herrn der Weltenbewohner. Wollt ihr denn über diese Aussage nur schön reden? Und als Dankbarkeit für eure Versorgung soll euer Ableugnen sein. Diese Ayat wollen wir uns jetzt ein bisschen genau in die Lupe nehmen. Und damit wir verstehen, in welchem Zusammenhang diese Ayat herabgesandt worden sind. Also wie sie im Zusammenhang stehen mit der Begebenheit, die Ibn Abbas und vorher Zayd ibn Khalid uns überliefert haben. Oder Khalid ibn Zayd. Nein, Zayd ibn Khalid. Und zwar, die erste Ayah, liebe Geschwister, und das finden wir im Koran oft, und zwar kennt ihr La uqsimu bi yawm al-qiyamah oder La uqsimu bi hadha al-balad. Ja? Das Wort La im Arabischen bedeutet unter anderem Nein oder Nicht. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet es in diesem Fall? Allah subhanahu wa ta'ala sagte, La. Und dann sagte er, ich schwöre bei den Standorten der Sterne. Und wenn La nicht bedeutet, dann würde es bedeuten, ich schwöre nicht bei den Standorten der Sterne. Aber das Wort La kann auch an, und so ist es auch, so ist es nicht in dieser Übersetzung von Bubenheim Elias übersetzt worden. Vielleicht gibt es andere Übersetzungen, die das so übersetzt haben. Sondern eine zweite Möglichkeit ist, wie man das La über, also das würde jetzt, die erste Möglichkeit würde bedeuten, Allah sagt, ich schwöre nicht bei den Standorten der Sterne. Ihr wisst, die Sterne bewegen sich auch auf einer Umlaufbahn, wie die Sonne und wie die Erde und wie der Mond und wie andere Planeten. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwört dabei nicht. Wenn wir sagen würden, La bedeutet nicht. Und eine andere Möglichkeit ist, diesen Vers zu übersetzen. Das heißt, Fala und dann Punkt. Nein, Ausrufezeichen, wie es hier übersetzt worden ist. Ich schwöre bei den Standorten der Sterne. Das ist genau das Gegenteil. Und je nachdem ergeben sich dann unterschiedliche Bedeutungen, wie man sich denken kann. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Und zwar, wenn man sagt, nein, dieses Wort La im Arabischen bedeutet, er schwört nicht, dann würde es bedeuten, nein, ich schwöre nicht bei den Standorten der Sterne. Denn der Koran ist ein edler Koran und die Tatsache, dass der Islam die Wahrheit ist und das, was ihr macht, Schirk ist, da braucht man nicht einmal zu schwören. Da braucht man nicht zu schwören, dass das, was ihr begeht, Schirk ist. Das ist eine Ansicht. Und die zweite Ansicht ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, La, und im Arabischen La kann auch bedeuten, dass man nur die Aufmerksamkeit erwecken möchte. Wie Allah. Und es geht nur darum, dass man zuhört. Wie ihr wisst, im Arabischen, wenn man jemanden ruft, dann sagt man nicht direkt den Namen. Zum Beispiel Ali. Ali, komm. Das macht man nicht. Man sagt Ja Ali. Und das Wort Ja hat gar keine Bedeutung. Ist nur ein Ausdruck, wie man jemanden ruft. Und das Wort, es gibt auch andere, wo Ausdrücke im Arabischen immer verwendet, nur damit man die Aufmerksamkeit des Zuhörers erweckt. Denn ihr wisst, liebe Geschwister, manchmal, wenn man direkt anfängt zu reden, dann entgeht einem der erste Teil des Satzes und dann fragt man, wie bitte? Ich habe den Satz nicht verstanden. Und dann verliert man die Aufmerksamkeit. Aber wenn man vorher schiebt Allah oder La, und dann weiß man, dass eine Person was sagen will, man schenkt Aufmerksamkeit und dann kriegt man alles mit. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam verwendet in seinen Worten und hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran verwendet. Nicht nur an dieser Stelle, wo es jetzt mehr als eine Ansicht gibt, aber auch an anderen Stellen, wo es noch klarer ist. Ja. Und wenn wir sagen, das war die erste Ansicht, das heißt, La bedeutet hier, ich schwöre nicht bei den Standorten der Sterne, denn was ihr macht, ist eindeutig verboten, da brauchen wir nicht noch deswegen zu schwören. Weil ihr wisst ja, schwören macht man ja in Fällen, wo es also in die Gewichtung fällt, also wo es wichtige Sachen sind. Und die zweite Ansicht ist, dass La einfach gemeint ist, nein. Ausrufezeichen, wie es hier übersetzt worden ist, in der Übersetzung. Nein, Ausrufezeichen. Ich schwöre bei den Standorten der Sterne. Und was bedeutet Nein? Nein bedeutet hier, dass einfach die Allah subhanahu wa ta'ala verneint ihre Behauptungen, dass der Koran eine Lüge wäre, oder dass der Koran Zauberei wäre, oder dass der Koran einfach nur Gedichte sind und so weiter und so fort. Er sagt, nein, alles was er sagt, das ist Quatsch. Ich schwöre bei den Standorten der Sterne und so weiter. Und dann beschreibt er Allah subhanahu wa ta'ala nämlich den Koran, den edlen Koran. Und insofern haben wir drei Ansichten, wie man dieses Wort La übersetzen kann. Ja. Und dementsprechend, liebe Geschwister, fallen natürlich auch die Tafsir-Bücher unterschiedlich aus an diesen Stellen oder die Übersetzungen können sich unterscheiden. Das ist ja nur ein Beispiel von, ich bin sicher, Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Beispielen im Koran, wo man auf mehr als eine Art übersetzen könnte, je nachdem wie der Übersetzer es verstanden hat. Und je nachdem wie viel Übersetzer, wie viel Wissen der Übersetzer hat. Ja? Manche Übersetzer sagen dir eine Übersetzung und dann macht sie Anmerkungen und sagen dir, man könnte die Eier aber auch so und so und so übersetzen. Ja. Wie dem auch sei, warum schwört man? Warum schwört man? Man schwört natürlich, damit man betont. Und wenn man jetzt fragen würde, Allah subhanahu wa ta'ala spricht doch sowieso die Wahrheit, wofür braucht er dann noch schwören? Wir sagen ganz einfach, es geht nur darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala es noch näher betont. Und wir wissen, dass der Glaube des Menschen ist nicht immer gleich stark. Und wenn wir hören, dass Allah schwört, dann gewinnen wir in unseren Herzen noch mehr Gewissheit. Genauso wie Ibrahim alayhi salatu wassalam, als er von Allah subhanahu wa ta'ala verlangt hat, dass er wollte von Allah sehen, wie Allah den Toten wieder lebendig macht. Die toten Vögel lebendig macht. Und das war nicht, dass Ibrahim gezweifelt hatte, sondern er wollte an Gewissheit mehr gewinnen. Und er wollte, wie er sagte, لِيَطُمَئِنَّ قَلْبِي, damit mein Herz sich beruhigt. Die Ayah ist also eindeutig. Ja. Dann, liebe Geschwister, wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er schwört, dann schwört er bei einer Sache, die an sich meistens auf jeden Fall, eine gewaltige Sache ist an sich. Ja? Und woher wissen wir, dass die Sterne verschiedene Standorte haben? Weil Allah subhanahu wa ta'ala es uns mitgeteilt hat. Und wenn jemand sagt, naja, das sieht man ja auch, dann sagen wir, okay, das kannst du vielleicht behaupten, aber das Auge kann auch sich täuschen. Dann, in dieser Ayah, liebe Geschwister, geht es weiter. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt den Koran, wie gesagt. Und jetzt achtet mal auf Folgendes, auf die Sprache. Er sagt, das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran. Und dann, in einem wohlverwahrten Buch, das nur diejenigen berühren, die vollkommen gereinigt sind. Oder, das nur diejenigen berühren, die gereinigt sind. Wortwörtlich. Was vollkommen ist vom Übersetzer. Worum geht es in diesem Buch, was Allah hier erwähnt hat? Im 78. Vers, er sagte, der Koran ist ein ehrwürdiger Koran, in einem wohlverwahrten Buch. Gibt es zwei Ansichten mit den Gelehrten darüber. Die einen sagen, dass damit Al-Lawh Al-Mahfuz gemeint ist, das heißt die wohlbewahrte Tafel, in der Allah subhanahu wa ta'ala alles aufgeschrieben hat. Und der Koran sicherlich ist ein Teil, der in dieser wohlbewahrten Tafel drin steht. Und die zweite Ansicht ist die Ansicht von Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala und anderen vielleicht, die seiner Ansicht gefolgt sind. Damit sind gemeint, sagte er, die Schriften, die sich in den Händen der Engel befinden. Denn auch diese Schriften, wenn wir sehen, wie Allah sie subhanahu wa ta'ala beschrieben hat, in Surat Abasa, ab dem 11. Vers, hört mal zu, keineswegs, gewiss, es ist eine Erinnerung, wer nun will, gedenkt seiner, er steht auf in Ehren gehaltenen Blättern, erhöhten und rein gehaltenen durch die Hände von Entsandten. Ja? Und hier ist dieser Koran beschrieben worden als eine Schrift, die steht in den Blättern, die die Engel bei sich haben. Und insofern war er der Ansicht, rahimahullah, dass mit dieser Ayah der Koran in den Schriftblättern der Engel drin steht. Und deswegen sagte, niemand berührt ihn außer den Gereinigten. لا يمسه إلا المطهرون. Und dann sagte er, das sind damit gemeint, die Engel. Niemand berührt ihn außer den Engeln. Ja. Und ihr wisst vielleicht, dass einige Gelehrte diese Ayat verwendet haben als Beweis dafür, dass man den Koran nicht berühren darf, wenn man kein Wudu hat, weil sie gesagt haben, das ist ein, wie es heißt im Koran, das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran, in einem wohlverwahrten Buch. Und den dürfen nur diejenigen berühren, die rein sind. Weil diese Ayah kann man im Arabischen auf mehr als eine Art übersetzen. Man kann sagen, niemand berührt ihn außer den Gereinigten. Oder man kann auch sagen, das ist einfach eine Tatsache, niemand berührt ihn außer den Gereinigten. Oder man kann auch sagen, niemand darf ihn berühren außer den Gereinigten. Und diejenigen, die gesagt haben, dass es ein Beweis dafür ist, dass man den Koran ohne Wudu nicht anfassen darf, sie haben natürlich andere Beweise, aber es geht jetzt nur um diesen Beweis. Sie haben gesagt, dass die Ayah bedeutet, einige von ihnen haben gesagt, dass die Ayah bedeutet, niemand darf den Koran berühren, außer den vollkommen Gereinigten. Aber diesem widersprechen wir. Warum? Weil Allah sagte, das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran. Und dann sagte er, und dieser Koran ist einem wohlverwahrten Buch, dass nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen gereinigt sind. Und wen darf man nur berühren, wenn man vollkommen gereinigt ist? Das Buch, in dem sich der Koran befindet, oder der Koran selbst? Manche Gelehrte haben gesagt, dieses Objektpronomen, oder besser gesagt, dieser Relativsatz, bezieht sich auf den Koran. Und offensichtlich bezieht er sich aber auf das Buch, auch gemeint ist Al-Lawh al-Mahfuz, die wohlbewahrte Tafel. Und ich bin sicher, liebe Geschwister, wenn man das hört, fällt einem das schwer nachzuvollziehen, aber da muss man sich das nochmal anhören und den Koran aufschlagen und mitlesen und dann wird man genau wissen, was ich damit meine. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, dass auch der Übersetzer davon ausgegangen ist, dass sich dieser Relativsatz bezieht auf den Al-Lawh al-Mahfuz. Das heißt, Al-Lawh al-Mahfuz wird niemand berühren, können, dürfen sowieso nicht, aber können schon gar nicht, außer denen, die rein sind. Und wir können Al-Lawh al-Mahfuz gar nicht berühren, deswegen sind damit die Engel gemeint. Und das, woran erkennt man, dass der Autor dieser Ansicht, der Übersetzer dieser Ansicht ist? Weil er gesagt hat, das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran. Koran ist, maskulin, männlich, in einem wohlverwahrten Buch. Buch ist neutral, das Buch, Neutrum, das nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen gar nichts sind. Und das bezieht sich, das bezieht sich auf das Buch und nicht auf den Koran. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wie dem auch sei, hier sehen wir, liebe Geschwister, dass einem Übersetzer, egal vom Koran oder von Hadithen oder von anderen Dingen, es hängt sehr davon ab, was er versteht unter dem, was er übersetzt. Und von dem, was er weiß. Ja. Und dementsprechend natürlich fallen manchmal die Übersetzungen anders aus. Ja. Dann machen wir weiter. Diese Ayah, sagen manche Gelehrten, ist ein Hinweis darauf, dass wenn man Sünden hat, wird man den Koran nicht so gut verstehen können, wie jemand, der keine Sünden hat. Und das ist eine Sache, die haben sie abgeleitet, weil wer darf den Koran berühren und wer hat Einsicht in den Koran, die vollkommen Gereinigten. Aber diejenigen, die nicht vollkommen gereinigt sind, haben keine Einsicht darauf. Auch wenn es ein bisschen weit hergeholt ist, wie dem auch sei, die Erklärung ist weit hergeholt, aber wie dem auch sei, die Tatsache zeigt das. Jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und viel den Koran liest, und das ist ja ein Zeichen, dass er wenige Sünden hat, und sich viel mit dem Koran beschäftigt und die Bedeutungen lernt, wenn er eine Ayah liest, dann versteht er sie besser als jemand, der den Koran nie liest und nur einmal im Jahr oder so aufschlägt. Ja, das ist eine Sache, die ist eindeutig erkennbar in der Realität. Ja, wie dem auch sei, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Ayah herabgesandt, haben wir gesagt, nachdem was passiert ist, nachdem manche gesagt haben, der Regen, oder es hat geregnet, weil der Stern oder weil das Unwetter so und so aufgetaucht ist. Und andere haben gesagt, nein, es hat geregnet, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns von seiner Rahma zuteil hat kommen lassen. Wie steht diese Ayah jetzt im Zusammenhang mit der Begebenheit. Ganz einfach, wir lesen den 82. Vers und sagen, oder erst den 81. und 82. sagt er, wollt ihr denn über diese Aussage nur schön reden? Und als Dankbarkeit für eure Versorgung soll euer Ableugnen sein? Allah subhanahu wa ta'ala schickt dir als Versorgung, als Rizq, ja, wa taj'aluna rizqakum. Ihr macht euren Rizq, oder ihr benutzt euren Rizq dafür, dass ihr leugnet, um zu leugnen. Ihr benutzt den Rizq, den ich euch gegeben habe, damit ihr leugnet diesen Rizq, oder dass ihr undankbar seid Allah gegenüber. Oder dass ihr leugnet, dass dieser Rizq von Allah kommt, ja. Weil der Rizq, welcher Rizq? Der Regen. Der Rizq ist der Regen, wie Ibn Abbas es uns hier ausgelegt hat. Und somit wissen wir, wenn es regnet, zum Beispiel wenn es regnet, und man dankt jemandem anderes außer Allah, dann war man Allah gegenüber undankbar. Das ist am freundlichsten ausgedrückt. Man war Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber undankbar. Und liebe Geschwister, jetzt wieder weisen wir darauf hin, es geht nicht nur um den Regen, sondern um jede Form von Ar-Rizq. Jede Form von Ar-Rizq. Wer zum Beispiel irgendetwas gelernt hat und sagt Alhamdulillah, ja, ich habe das gelernt und so, dann hat er schon Allah subhanahu wa ta'ala das Lob zugeschrieben und gesagt Alhamdulillah, Allahs Lob gehört Allah. Aber wenn er sagt, ja, ich habe mir auch Mühe dafür gegeben und habe auch viel Zeit investiert darin, viel Geld, dass ich auch diese Sache lernen kann, das ist die verpönte Sache. Sondern du sollst immer, wenn Allah dir etwas Gutes hat zuteilkommen lassen, sollst du Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache zuschreiben. Ja, jetzt, liebe Geschwister, also man soll niemals vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der dir das gegeben hat. Und wenn jetzt jemand, und wie zum Beispiel manche Leute, die sagen, wenn jemand zum Beispiel fast ertrunken wäre, und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala dafür gesorgt, dass er doch nicht ertrinkt, und dann wurde er errettet durch irgendetwas, durch irgendjemand, der an der Rand stand und reingesprungen hat, ihn rausgerettet, und dann sagt er, weil er ja am Ertrinken war und dabei auch Hilfe gesucht hat bei jemand anderes außer Allah, dann sagt er, Alhamdulillah, der Wali so und so hat mich gerettet. Das ist die große Form Ash-Shirk, das ist die große Form des Kufr. Weil diese Person offensichtlich auch nicht glaubt daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache für ihn hat geleitet. Sondern er glaubt, dass diese Person tatsächlich ihm geholfen hat. Und wir dürfen uns nicht wundern, aber wenn wir in einige Länder gehen, wo die Mehrheit der Bevölkerung Muslime sind, dann sehen wir, liebe Geschwister, dass solche Sachen vorhanden sind, mehr als wir denken. Das, also das Anbeten von Menschen und also von sowohl lebendigen als von toten Menschen. Ja, das ist eine Sache, die es tatsächlich in vielen Ländern noch gibt und man glaubt es eigentlich gar nicht, dass es gibt, aber es gibt es leider trotzdem. Und an dieser Stelle, bevor wir weitermachen mit dem zweiten Teil, machen wir wie immer eine 3-minütige Pause und dann machen wir weiter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Rasulillah. Der Autor beginnt mit einem neuen Kapitel und das Kapitel hat er genannt, genauso wie ein Vers heißt, und zwar sagt er, Qawlullahi ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Im 165. Vers von Surat al-Baqarah heißt es, und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Das ist die Ayah für jetzt. Und der Autor hat sie praktisch, den Titel hat er genau die Ayah gegeben, er hätte auch sagen können, Kapitel die Liebe. Ja? Denn wir wissen, liebe Geschwister, dass die gesamte Gottesdienste sind aufgebaut auf zwei Sachen. Entweder aus Liebe macht man etwas oder aus Verherrlichung vor der Sache, die man anbetet. Aus Liebe macht man etwas, wenn man Allahs Belohnung haben will. Jannah haben will. Und aus Verherrlichung, wenn es darum geht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala respektiert, weil er, wenn du es nicht machst, dann wird er dich dafür bestrafen. Ja? Und alle Ibadat sind aufgebaut auf Al-Mahabba, die Liebe, und Al-Ta'zim, die Verherrlichung Allahs. Und insofern hat Al-Ta'zim und Al-Mahabba haben was zu tun mit der Shirk und Al-Tawhid. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allahs in dieser Ayah. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns Dinge aufgezählt hat, die alle ein Beweis dafür sind, dass Allah der Schöpfer von allem ist, hat er gesagt, und trotzdem gibt es unter den Menschen solche, die andere so lieben, wie sie Allah lieben. Lesen wir die Ayah vielleicht vorher noch einmal vor, vor dieser Ayah, das ist, denke ich, sinnvoll, oder die Ayah noch vorher, das heißt, euer Gott ist ein einziger Gott, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und dann sagt er, als Beweis dafür, dass er euer einziger Gott ist, in der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Nacht und Tag, in den Schiffen, die das Meer befahren mit dem, was den Menschen nützt, darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt und im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind. In diesen allen Sachen sind wahrlich Zeichen, Beweise, Hinweise für Leute, die begreifen, die einen Verstand haben. Und dann sagt er, und trotzdem, obwohl alle diese Zeichen, obwohl es alle diese Beweise gibt, gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken, wie sie Allah die Liebe schenken. Und das ist eindeutig ein Beweis für was? Für Ashirk. Das ist eindeutig ein Beweis für Ashirk. Insofern wissen wir, dass die Liebe, wenn man den Tawhid vollkommen umsetzen will, muss die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala an allerhöchster Stelle stehen. Und es darf keine Liebe, also mit der Liebe zu Allah kollidieren, irgendwie, also im Widerspruch stehen. Es gibt verschiedene Arten von Liebe, das wissen wir. Und das ist auch wichtig zu wissen. Es gibt die Liebe zu Allah. Es gibt die Liebe für Allah. Du liebst jemanden für Allah, weil er ein Prophet ist, liebst du ihn. Weil er ein guter Mensch ist, liebst du ihn. Weil er ein Shahid ist, liebst du ihn. Und so weiter. Dann gibt es die Liebe, die sich ergibt aus deiner Barmherzigkeit, die sich in deinem Herzen befindet, wie die Liebe zu deinen Kindern, die Liebe zu deinen zu den Kleinkindern allgemein oder zu den Schwachen oder zu den Kranken. Dann gibt es die Form von Liebe aus Respekt. Magst du jemanden, und zwar dein eigener Vater, aufgrund dessen, was er alles für dich getan hat, oder deine Mutter, liebst du sie? Oder du liebst deinen Lehrer, weil er für dich dir was beigebracht hat. Oder allgemein Leute, die Gutes tun. Dann gibt es auch die Form von Liebe, die natürliche Liebe, die einem jeder Mensch Allah ihm mitgegeben hat. Und zwar, dass man das Essen liebt, oder das Trinken, oder Kleider, oder Gefährte, oder Häuser, oder anderes. Und Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah macht uns klar, dass, oder auch in einer anderen Ayah, die wir gleich lesen werden, dass natürlich die, bei der Liebe um Ibadat, wenn es um Ibadat geht, die darf natürlich nur für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Also wenn es die Liebe ist aus Ibadah, aus einem, weil es ein Gottesdienst ist, dann muss es nur für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Aber, also ein Beispiel dafür, Allah subhanahu wa ta'ala müssen wir lieben, weil er uns erschaffen hat, weil er uns alles gegeben hat und so weiter. Und ein falscher Gott, eine falsche Gottheit, wie die Götzen, irgendwelche Götzen, die es heutzutage gibt, es auch noch Götzen, gibt auch noch Völker, die andere Götter anbeten als Allah. Diese Götzen verabscheuen wir vollkommen und lieben es überhaupt nicht. ist eine Form des Tawhid. Ja, die höchste Form, dass du alles, was Allah Beigesellung zu Allah ist, Schirk ist, Tawhid ist, du verabscheust. Und alles, was Allah SWT liebt, oder was mit Tawhid zu tun hat, Allah SWT selbst, das liebst du. Aus dieser Aya und aus der anderen Aya besonders lernen wir eine ganz wichtige Sache. Und zwar, dass die Liebe auch zu natürlichen Dingen darf nicht die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala übersteigen. Weil man darf essen, lieben zu essen, zu trinken und zu heiraten, solche Sachen. Aber es gibt eine Grenze. Und diese Grenze, die werden wir inshallah gleich kennenlernen. Ja. Es gibt zwei Ansichten unter den Tafsir-Gelehrten wieder hier. Und vielleicht sehen wir wieder, der Autor, für welche Ansicht hat er sich entschieden. Und zwar für folgende Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Es gibt zwei Arten, diese Aya zu übersetzen. Die erste Art ist die offensichtliche, dass diese Leute lieben auf der einen Seite diese falschen Götter und auf der anderen Seite lieben sie Allah subhanahu wa ta'ala und beide gleich. Sie lieben beide gleich. Das heißt, sie haben Allah zum Teilhaber gemacht. Dass ihre Liebe ist vollkommen eine Liebe und eine schenken sie einen Teil Allah und einen Teil schenken sie anderen Göttern. Und das ist die offensichtliche Bedeutung dieser Ayah. Und die zweite Ansicht unter den Tafsir-Gelehrten ist, dass sie diese falschen Götter genauso lieben sie diese falschen Götter genauso wie die Gläubigen Allah lieben. Der Gläubige hat die vollkommene Liebe zu Allah und sie haben die vollkommene Liebe zu den falschen Göttern. Und wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und deswegen, und darauf hinweist, dass die erste Ansicht die richtigere Ansicht ist, dass Allah sagte, وَالَّذِينَ آمَنُوا und die Gläubigen, أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ, sie lieben Allah noch mehr. Die Gläubigen lieben Allah noch mehr. Noch mehr als wer? Noch mehr als diese anderen Mushrikin, die behaupten, Allah zu lieben. Sie lieben Allah, genauso wie sie ihre falschen Götter lieben, aber die Gläubigen lieben Allah noch viel mehr, als diese Menschen Allah lieben. Ja. Weil die Liebe der Gläubigen, da kann die Liebe zu anderen nicht in die Quere kommen. Und wie zeigt sich das in der Praxis, dass die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala bei einem Menschen höchste Priorität hat? Wissen wir klar, indem der, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas von einem verlangt, irgendetwas sagt, mach das, dann machst du das, auch wenn es auf Kosten ist von Ad-Dunya. Und dass du niemals sagst, du machst die Sache, die Allah von dir verlangt hat, nicht, weil jemand anderes hat etwas anderes gesagt. Beispiel dafür, die Frau. Ja, die Frau, wenn zum Beispiel, was öfter passiert, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr den Hijab zur Pflicht gemacht. Fard. Und trotzdem lassen manche das weg. Warum? Weil sie anderen gehorchen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich möchte jetzt hier einen Unterschied machen zwischen der Tatsache, ob jemand sich noch nicht bereit fühlt, ja, oder ob jemand sagt, nein, jemand anderes hat, zum Beispiel mein Vater hat gesagt, ich soll nicht den Hijab tragen. Das wäre eine klare Gehorsamkeit gegenüber dem Vater und eine Art Schirk in Bezug auf die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also immer wenn es darum geht, Pflichten zu unterlassen, weil jemand anderes etwas anderes gesagt hat. Und diese, leider, liebe Geschwister, diese Art von Schirk in der Liebe zu Allah, die gibt es bei einigen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und zwar diejenigen, die besonders tote Menschen verehren und ihnen Liebe schenken, die eigentlich nur Allah zusteht, indem sie für sie Gottesdienste verrichten. Und wenn man für jemanden, der gestorben ist, Gottesdienste verrichtet, dann ist es eine Form von Schirk. Und man hat ihm das nur gemacht, weil man ihn liebt. Und weil man ihm, dem Toten, einen Teil der Liebe geschenkt hat, die nur Allah subhanahu wa ta'ala eigentlich zusteht. Und um das genauer zu sehen noch einmal, sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat At-Tawbah, der Seite 190, im 24. Vers, ein wichtiger Vers, wie viele Verse oder wie alle Verse des Koran. Allah sagte auf Arabisch zuerst einmal: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Allah sagte: Sag, wenn eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Gattinnen und eure Sittenmitglieder, Besitz, den ihr erworben habt, Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet, Wohnungen, an denen ihr Wohlgefallen findet, oder gefallen findet, wenn diese Dinge euch lieber sind als Allah und sein Gesandter und der Dschihad auf Allahs Weg, dann wartet ab, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Was haben wir schon bewiesen mit dieser Ayah, oder was haben wir angesprochen vorher? Und zwar die natürliche Liebe. Die Liebe zu deinem Vater, zu deinen Kindern, zu deinen Brüdern, zu deiner Frau, zu deiner Familie, zu deinem Besitz, deinem Geld, was du hast, deinem Tijara, dein Handeln, zu deinen Wohnungen, in denen du wohnst. All diese Dinge sind Liebe, die mubah sind, erlaubt sind. Aber wenn sie dazu führen, dass du die Dinge mehr liebst als Allah und seinen Gesandten und dass sie dich vom Dschihad fi sabilillah abhalten, wenn er dir zur Pflicht geworden ist, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann wartet ab, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Das heißt, bis Allah dir den Todesengel schickt. Und dann ist das Leben für dich beendet. Und Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Und das ist ein Beweis dafür, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden nicht recht leitet, keine Hidayah gibt, ist er selbst dafür schuld. Weil er ist selbst ein Frevler und ein Sünder. Und er begeht Dinge, die ihn davon abhalten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn recht leitet. Ja. Liebe Geschwister, jemand könnte jetzt sagen, die Liebe im Herzen, die schwankt. Also was kann ich dafür, wenn ich manchmal eine Sache mehr liebe als eine andere Sache und meine Liebe nicht stabil ist? Denn es ist überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und wenn ich mich richtig entsinne in Bezug auf die gerechte Verteilung in Bezug auf seine Ehefrauen, wallahu a'lam, er sagte, und daraufhin weist auch die Fußnote hin, er sagte: O Allah, Allahumma inna hadha qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik. O Allah, die Verteilung, die ich jetzt gemacht habe, dazu war ich imstande. Deswegen ziehe mich nicht zur Rechenschaft für etwas, was ich nicht tun kann. Und es heißt in der Erklärung, gemeint ist, ihr wisst, wenn man zum Beispiel drei Frauen hat, dann wie ist die gerechte Verteilung der Tage? Wenn man zum ersten Tag geht und zur zweiten am zweiten Tag geht und zur dritten am dritten Tag geht und dann gehen die Tage wieder von vorne los. Jeden Tag einfach. Übrigens, das als Beweis, manche Leute sagen, also wenn ich eine Frau, die sind mit einer Frau glücklich und dann sagen sie, wie ist das, also man sagt ihm, heirate eine zweite, sagt er, ich habe doch gar keine Zeit, nicht mal für die erste habe ich genug Zeit. Ja, der Punkt ist nicht das, also weil die Tage sind ja verteilt. Also du bist ja beim einen Tag bei der anderen, den Tag musst du nicht teilen. Du bist einen Tag bei ihr, am nächsten Tag bei der anderen, am dritten Tag bei der dritten, am vierten Tag bei der vierten. So hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es gemacht. Wie dem auch sei, Dann sagt er, nachdem er das verteilt hat, so wie er gesagt, er kann, die Tage kann er gut verteilen. Und was kann man auch gerecht verteilen? Das Vermögen. Und alles, was dazugehört. Aber was man nicht gleichmäßig teilen kann, ist was? Die Liebe. Die Liebe zu den allen Frauen gleichzeitig, das geht nicht. Ja? Und ist auch nicht verlangt. Und deswegen sagt er, das ist die Verteilung, die ich tun kann, und ziehe mich nicht zur Rechenschaft für etwas, was ich nicht tun kann, die Liebe im Herzen. Die Antwort ist, hier geht es gar nicht, das eine Thema hat mit dem anderen nichts zu tun, wie wir sehen können. Und dafür gibt es auch Beispiele, dass die Liebe schwanken kann, aber es geht nicht um die Dinge, die man lieben darf und nicht lieben darf, sondern es geht um die Dinge, die man überhaupt lieben darf, wie wir hier in diesem Hadith sehen kann. Hier der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ob er eine Frau mehr liebt als die andere, das steht nicht in seinem, und das hat auch mit Tawhid und Schirk gar nichts zu tun. Das ist die Liebe, die mubah ist, erlaubt ist, und die überhaupt nicht eingeschränkt ist. Es gibt eine Überlieferung von Umar ibn Khattab, wo er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. Umar sagte zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam, du bist mir lieber, ich meine, du bist mir, ich mag dich am allerliebsten, außer, also ich liebe dich mehr als alle Dinge, außer mich selbst. Ich liebe dich mehr als alle Dinge, außer mich selbst. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك حتى أكون أحب إليك من نفسك. Sagte er, nein, ich schwöre bei demjenigen, dessen Hand meine Seele ist, erst musst du mich mehr lieben als dich selbst. Und dann sagte der Umar ibn Khattab, الآن والله لا أنت أحب إلي من نفسي. Jetzt schwöre bei Allah, jetzt bist du mir lieber, sogar als ich mich selbst liebe. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, Al-ana ya Umar, jetzt Umar, ist es soweit, also dass dein Glaube vollkommen ist. Ja? Und hier zeigt sich, dass die Liebe schwankt, aber es zeigt sich auch, dass zur vollkommenen Liebe gehört, dass die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam an erster Stelle zu stehen hat. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im letzten Hadith für heute, inshallah, Hadith überliefert von Anas ibn Malik, er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Der Hadith ist bei Bukhari überliefert und bei Muslim. Inshallah, auf Bukhari auf jeden Fall. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand von euch ist wirklich gläubig, bis er nicht mich mehr liebt als sein Kind, seine Eltern und die Menschen allesamt. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, haben die Gelehrten gesagt, geht es darum, um die vollkommene Liebe. Das heißt, wenn man ein vollkommener Gläubiger sein möchte, dann muss man den Propheten sallallahu alaihi wasallam lieber mögen als das eigene Kind, die eigenen Eltern und alle anderen Menschen. Der Hadith, ich denke, ja, versteht sich von selbst. Aber wie zeigt sich die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam? In welchen Angelegenheiten zeigt sie sich? Oder wie kann man sie zum Ausdruck bringen? Oder warum liebt man den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und zwar, ein Grund dafür ist, weil er der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist. Und da Allah subhanahu wa ta'ala uns lieber ist als alle anderen, lieben wir auch diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala ausgewählt hat, um diese Botschaft zu überbringen. Eine zweite Sache ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam so viele Gottesdienste verrichtet hat und weil er diese Botschaft überbracht hat, das heißt aufgrund seiner guten Taten. Drittens, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen edlen Charakter hatte und diese wundervollen Taten den Menschen gegenüber vollbracht hat. Viertens, und das ist eine Sache, über die man sich besonders viele Gedanken machen sollte, und wenn man sich dabei Gedanken macht, dann weiß man den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu schätzen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist ein Grund dafür, dass du recht geleitet bist. Er ist der Grund dafür, dass du betest, fastest und so weiter und so fort. Weil Allah ihn geschickt hat, aber er ist der Grund dafür. Das heißt, also Allah hat die Ursache in ihn gelegt. Und somit danken wir Allah subhanahu wa ta'ala als erstes und vergessen hinterher nicht, auch dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er ist der Beste aller Gesandten. Vergesst nicht, ja, er ist der Beste aller Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Dann lieben wir ihn auch, alaihi salatu wasalam, aufgrund seiner Geduld, die er gehabt hat, gegenüber denjenigen Menschen, die ihn gekränkt haben, während er die Botschaft ausgebreitet hat. Ich will nicht wissen, oder wer behauptet von sich selbst, dass er jetzt aufstehen kann und die gleiche Da'wa machen könnte wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Einfach ein paar Sachen aus seinem Leben nehmen, wo er gemacht hat, die er gemacht hat, und gucken, wie er geduldig geblieben ist, seiner Familie gegenüber, nimmt allein schon sein Beispiel, sein Onkel gegenüber, und was er da an Geduld hat ausüben müssen. Dann lieben wir ihn sallallahu alaihi wasallam auch aufgrund seines, dass er überhaupt keine Angst gehabt hat, arm zu werden. Dass er sein gesamtes Vermögen und seine Seele geopfert hat, damit Allahs Wort die Oberhand gewinnt. Ja, ich denke, das sind viele Gründe, warum man ihn liebt. Und dementsprechend sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Inna shani'aka huwa al-abtar. Derjenige, der dich hasst, der ist der Abgeschnittene. Das heißt, der ist derjenige, der von allem Gutem abgeschnitten ist. Wenn man also in Jannah gehen will, kommen will, muss man den Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben, allen Menschen gegenüber bevorzugen. Aus dem Hadith lernen wir übrigens auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubt hat, oder dass er es für gesetzlich hält, dass man ruhig andere Sachen lieben darf. Weil er sagte, niemand von euch ist vollkommen gläubig, bis er mich nicht mehr liebt als die anderen Dinge. Dann mehr liebt heißt, er liebt die Dinge sehr wohl, aber er muss mich mehr lieben. Wie zeigt sich die Liebe des Propheten sallallahu alaihi wasallam in deinem Alltag? Ist, dass du die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorziehst gegenüber den Aussagen von allen anderen Menschen. Und kein anderer darf dem Propheten sallallahu alaihi wasallam widersprechen. Das zeigt sich in deiner, aber wenn du die Aussage von Person A oder B oder C bevorzugst, dann heißt es, du liebst diese Person lieber als den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und selbst die Aussage von und wir gehen jetzt ganz hoch, ja? Wir gehen ganz hoch ans Level, damit dann versteht man, dass alle anderen Beispiele, die nachkommen, erst recht damit gemeint sind. Wir wissen, dass eines Tages hat Ibn Abbas radiallahu anhu den Menschen etwas verkündet und dann sagten sie, ja, aber Abu Bakr und Umar, sie sagen aber was anderes, und dann hat er sich unglaublich darüber aufgeregt. Er sagte, ich sage euch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies und das gesagt hat. Und ihr erzählt mir, dass Abu Bakr und Umar das etwas anderes gesagt haben. Klammer auf, Klammer zu. Welchen Wert hat der Aussage von Abu Bakr und Umar, wenn wir die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben? Gar keinen Wert. Und das war die Aussage von Abdullah ibn Abbas. Aber trotzdem in der Praxis muss man aufpassen. In der Praxis muss man aufpassen. Wenn man jemand zum Beispiel irgendwo in einem Buch eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam hört und man weiß aber, der Lehrer, der mir das Beten beigebracht hat zum Beispiel, hat mir eigentlich was anderes gesagt und der Hadith sagt dies und mein Lehrer hat was anderes gesagt, dann darf man nicht voreilig sein und gleich den Lehrer beschimpfen oder gleich nach dem Hadith handeln. Warum? Weil es deine Pflicht ist, erstmal die Gelehrten zu fragen. Und besonders wenn du dich nicht auskennst, ja, vielleicht hast du den Hadith nicht richtig verstanden, vielleicht der Gelehrte hat ihn anders verstanden als du und er kennt ihn sehr wohl und so weiter. Es gibt viele Gründe, vielleicht der Hadith war überhaupt gar nicht authentisch und du denkst, er war authentisch, denn nicht jeder, der heutzutage ein Buch schreibt, schreibt nur authentische Hadithe in dieses Buch hinein und so weiter und so fort. Oder vielleicht, es gibt also viele Gründe, liebe Geschwister, die wir nicht alle jetzt aufzählen können. Und deswegen muss man also vorsichtig sein und nicht zu voreilig handeln. Und besonders wenn manche Brüder, möge Allah sie belohnen, und ihnen vergeben gleichzeitig, wenn sie ein Buch aufschlagen über irgendein Thema von irgendeinem bekannten Gelehrten, dann lesen sie das Buch und da stehen auch schon die Beweise drin von dem Gelehrten, was er gesagt hat. Und dann denken sie, dass sie jetzt sich in diesem Kapitel super auskennen und besser auskennen als irgendjemand anderes auf der Welt, der vorher gelebt hat und der nach ihm kommen wird. Weil er denkt, dass der Autor dieses Buches, Alhamdulillah, der hat alle Beweise aufgelistet, die es gibt. Und alles spricht dafür, dass er recht hat, weil er hat nur die Beweise aufgezählt, durch die er recht hat. Und dann vergisst er und denkt er dann automatisch, dass alle, die dem widersprechen, weil diese Abhandlung, die er gelesen hat, die geht 10 Seiten zum Beispiel, dann denkt er, alle, die dem widersprechen, die müssen auf dem falschen Weg sein. Und die Tatsache ist allerdings nicht der Fall, sondern des Öfteren, wenn er gefragt hätte, da hätte er sich viele Worte und viele Worte gespart, weil manche Leute, die denken dann, dass der andere Gelehrte kennt sich nicht aus oder hat keine Ahnung und kennt den Hadith nicht und weiß nicht was. Und diese Sache ist also in der Praxis deswegen nicht, die Sache ist mit der Praxis mit Vorsicht zu genießen und deswegen sollte man immer einen Gelehrten fragen, bevor man einfach nach etwas handelt. Deswegen in dieses Bezug, wenn man zum Beispiel Sahih al-Bukhari aufsteckt. Wir zweifeln nicht daran, dass die Hadith von Sahih al-Bukhari authentisch sind. Aber wenn jetzt jemand das Buch aufschlägt und liest da einen Hadith, soll er einfach direkt danach handeln? Er soll wenigstens eine Erklärung dazu lesen. Er soll wenigstens einen Gelehrten fragen, ob er den Hadith richtig verstanden hat. Ja. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.